Es war einmal ein Ritter, der hatte eine Kuh von seinen Ahnen ererbt und ein Schloss dazu. Der Ritter hielt frohe Feste die Nächte bis morgens früh, dieweilen im Stalle seufzte bei kargem Futter die Kuh. Den Ritter fraßen die Schulden, der Ritter fraß die Kuh. Sie schlummern im Ahnengrab vereint in ewiger Ruhe.